Und es ist wieder an der Zeit. Du besuchst mich, wenn ich fallen will, betrittst den Raum meiner Einsamkeit. Ich trinke ein Glas und du sitzt neben mir, genauso wie es früher einmal war. Ich wünsch mir nur für einen Augenblick, wärst du wirklich wieder da. Immer wenn ich fallen will, stehst du neben mir. Immer wenn ich fallen will, wünschte ich mich zu dir. Immer wenn ich fallen will, hältst du mich zurück? Immer wenn ich fallen will, erinnerst du mich an mein Glück. Es sind die Tage, wenn der Regen fällt, dann fällt er. Unsterblich, viel zu jung. Wir tanzen auf Gräbern und wir tranken zu viel. Nahm das Leben, wie es eben ist. Und schien die Sonne, es war viel zu heiß. Nur der Regen fiel, als du gestorben bist. Immer wenn ich fallen will, stehst du neben mir. Immer wenn ich fallen will, wünschte ich mich zu dir. Immer wenn ich fallen will, hältst du mich zurück? Immer wenn ich fallen will, erinnerst du mich an mein Glück. Das Vergehen aus so ferner Zeit. Wir waren jung mit zu viel Leidenschaft und wir waren von allem noch so weit. Hab nie vergessen, wer du wirklich warst. Wir haben gelacht und viel zu oft geweint. Ich lach dir zu und schaue himmelwärts, warte bis dein Geist erscheint. Immer wenn ich fallen will, stehst du neben mir. Immer wenn ich fallen will, immer wieder.